Meine Damen und Herren, Sie hören heute Das blaue Kleid von William Trevor in der Übersetzung von Robert Schnorr. Die Regie hat Heinz-Wilhelm Schwarz. Der Raum ist eng, aber weit genug für meine Welt. Die Dielenbretter sind Fichte, poliert. Die Wände aschgrau. Eine so zarte Tönung, dass es fast weiß wird. Der Raum ist nicht wichtig. Und wenn ich die Augen schließe, verschwindet er ganz. Haben Sie keine Angst, haben Sie mir gesagt. In Ihrem Zimmer haben Sie nichts zu befürchten. Horchen Sie weiter in sich hinein. Nur nicht davonlaufen vor der Vergangenheit. Bitte, wie Sie wollen. Ich bin nicht mehr in den besten Jahren. Äußerlich ziemlich ramponiert. Aber mein Gedächtnis ist ausgezeichnet. Und ich weiß sehr wohl, dass ich selbst Gespräche führe. Ich höre mir zu. Ich höre mich sagen, die Amerikaner verschenken Waffen, die Russen versprechen Panzer. In Brüssel sitzt ein englischer Politiker mit seiner Mätresse beim Frühstück. Ein Pornograf tut, als verkaufte er Weihnachtskarten. Ich lausche. Ich bin ganz Ohr, wie ich als Kind das gedämpfte Gespräch meiner Eltern belauschte. Ich sehe mich in der Kathedrale von Vézelay stehen. Deren Bischöfe behaupteten einst, ihre Kirche besäße die sterblichen Reste von Maria Magdalena, was gelogen war, wie Papst Bonifaz VIII. Eindeutig nachwies. Er ist mir ein Rätsel, dieser Papst. Und dann wechselt die Szene. Ich sitze auf dem Markusplatz, nachdem ich eben einen wahren Korruptionssumpf bei den Kommunisten der Stadt entdeckt habe. Die Musik spielt, die Touristen reden über die Tauben. Der Kellner mit dem schiefen Gesicht eilt davon, die Szenen verfließen. Miss McNamara schlendert über die Promenade. Major Trapstall erzählt seine Lügen. Das blaue Kleid flattert und wird still. In Rotterdam begegne ich einer Namenlosen. Feestwesen vieren, gedronken? Annie heet ik. Annie soll de kaart voor je leggen. Der Wein in Cornelia ist purpurfarben. Der Strandweg ist mit Inschriften übersät wie ein Liebespfad. Beatrice und Dante haben sich über eine Aussichtsbank verewigt. Abelard, Eloise. Ich bin verrückt, behauptet Dorothy. Das Kleid ist nichts weiter als ein Kleid. Sie lacht. Es klingt wie Wasser, das über Kiesel springt. Ich soll versuchen, mich zu erinnern. Das soll mir helfen. Erinnerungen ausgraben. Ich widerspreche nicht. Ich tue brav, was man mir sagt. Mit aller Sorgfalt grabe ich in Erinnerungen. Mit aller Sorgfalt schreibe ich sie auf. Es war ein Bad, nicht in Cornelia, nicht in Rotterdam oder Venedig. Nicht in Vézelay. Es war in Bath. Da sind wir uns begegnet. Dorothy und ich. Zufällig. Im Brunnensaal. Oh, pardon, sagte ich, als ich sie anstieß. Sie schüttelte den Kopf. Nein, ich hätte ihr nicht wehgetan. Wäre ja kein Wunder bei diesem Gewühl, wo die Badegäste sich drängten wie verrückt. Aber ich lasse mich nicht abhalten, herzukommen. Ich finde diesen Brunnensaal himmlisch. Ich bewundere nämlich Jane Austen. Ich stelle mir vor, wie sie hier zur Kur war. Ich bin noch nie hier gewesen. Ach Gott, Sie Ärmster. Aber Jane Austen mögen Sie doch auch, oder? Oh ja, ich schätze Sie sehr. Ich wollte gerade einen Kaffee trinken. Würden Sie mir dabei Gesellschaft leisten? Gern. Ich trinke hier immer Kaffee. Ganz unvermittelt eröffnete sie mir, dass sie Kunstgeschichte studierte. Aber was sie nach dem Studium machen werde, das wisse der Himmel. Sie war zierlich. Sie hatte ganz blondes Haar, glatt, sehr kurz geschnitten. Das Oval ihres Gesichts war vollkommen. Ihr Blick intensiv. Ihre Augen erinnerten an einen blassblauen Himmel. Sie sind zum ersten Mal hier in Bath? Ich musste hier zu einer Beerdigung. Oh, Verzeihung. Ich habe es hinter mir. Meine Schwiegermutter hat das letzte halbe Jahr hier gelebt. Ende letzter Woche ist sie gestorben. Dann ist der Anlass ihres Hierseins ein trauriger. Oder ist das nicht richtig ausgedrückt? Doch, so kann man es sagen. Sie standen sich gut mit Ihrer Schwiegermutter? Es hat nur Anstoß erregt, dass ich zur Beerdigung kam. Charlotte, meine Frau, meine ehemalige Frau genauer gesagt, fand das unmöglich. Sie war ziemlich empört, dass ich da war. Wie scheußlich. Das ist halb so schlimm. Kann sein, dass ich mit meiner Schwiegermutter besser stand als ihre eigene Tochter. Und durch mein Herkommen habe ich das noch unterstrichen. Das war vielleicht eine Taktlosigkeit. Sie sehen mir gar nicht taktlos aus. Charlotte wäre nicht Ihrer Meinung. Ganz im Gegenteil, nach Ihrem Gesicht heute Morgen. Ist Ihre Frau wieder verheiratet? Ja, mit einem Weinhändler. Der war heute Morgen auch da. Ich stelle mir das schrecklich vor, eine Scheidung. Na, angenehm ist es nicht. Es wäre unvorstellbar für mich, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Und das spricht für Ihre Eltern. Haben Sie Kinder? Nein. Das ist noch ein Glück. Aber ist es nicht seltsam, dass man sich so grundsätzlich irren kann, den verkehrten Menschen zu heiraten? Ganz eigenartig. Ich weiß nicht, was es war. Aber irgendetwas an der Art, wie Dorothy sich an diesem Morgen gab, brachte mich wohl auf den Gedanken, dass dieses entzückende junge Wesen nicht beleidigt sein würde, wenn ich den Vorschlag machte, irgendwo anders hinzugehen, wo es besseren Kaffee gäbe. Und nach diesem Kaffee wurde ich kühn und sagte, jetzt gehen wir noch etwas trinken. Dann muss ich erst anrufen und Bescheid sagen. Nein, lassen Sie nur. Ich wollte Sie nicht aufhalten. Aber es wäre mir sehr recht, noch etwas zu trinken. Wir aßen zusammen im Hotel Francis zu Abend. Auch das ergab sich irgendwie ganz natürlich. Ich empfand Stolz, dass ich da mit ihr zusammensaß. Obwohl ich wusste, dass die Leute sie für meine Tochter halten würden. Erzählen Sie mir mehr von sich, sagte ich. Ich war auf einem Internat, wo es mir gar nicht gefallen hat. Es hieß nach der heiligen Katharina, aber viel Nächstenliebe war da nicht. In Mathe und Französisch und Geographie war ich eine Niete. Ein Mädchen namens Angela Tate konnte ich nicht leiden. Und beim Frühstück war ich immer todunglücklich. Ich hatte Sehnsucht nach meinen Brüdern. Nun, erzählen Sie aber, was war Ihre Frau für ein Mensch? Sehr modebewusst. Feine Wollstoffe, ein bestimmter Rotton, Halstücher in allen Varianten. Sie ist mir nie gern nachgereist, wenn ich im Ausland zu tun hatte. Was ich nicht sagte, war, dass Charlotte mich mit jedem betrogen hatte, der ihr im Augenblick zusagte. Daran wollte ich jetzt nicht denken. Der Kellner brachte Dorothy Kalbsnüsschen und Pfeffersteak für mich. Ich kam mir vor wie in einem Traum. Bevor ich diesem Mädchen begegnet war, war ich innerlich so gespannt gewesen wie eine Urfeder, weil ich immer die grauhaarige alte Dame vor mir gesehen hatte, die meine Schwiegermutter gewesen war. Wir hatten beide keine Illusionen über ihre Tochter gehabt. Das hatten wir gemeinsam. Und um dessen Willen war ich zu ihrem Begräbnis gekommen. Das Essen ist wirklich ganz famos. Was haben Sie Ihren Eltern gesagt, als Sie vorhin zu Hause angerufen haben? Dass ein älterer Journalist sich an Sie gehängt hat, wie eine Klette, der zu einer Beerdigung nach Bath gekommen ist? Ich habe gesagt, ich hätte einen interessanten Mann getroffen. Na, als interessant würde ich mich nicht bezeichnen. Lesen Sie Jane Austen wirklich gern? Ja. Ich schwärme für Mr. Woodhouse. Und ich für Mrs. Elton. Wenn eine Frau sich einem Mann zuneigt, ohne es zu verhehlen, ist es an ihm, die Antwort zu finden. Ist es nicht wunderbar ausgedrückt? Wenn eine Frau sich einem Mann zuneigt, Ich begleitete sie zu ihrem geparkten Wagen, einem kleinen weißen Zweisitzer, an dem inzwischen ein Strafmandat steckte. Förmlich reichten wir uns zum Abschied die Hand und im Zug auf der Rückfahrt nach London dachte ich ununterbrochen an sie. Ich saß im Speiseraum und trank eine nach der anderen von diesen Miniaturfläschchen, in denen sie da den Whisky servieren. Und dabei stand ihr Gesicht so lebhaft vor meiner Einbildung, wie es in Wirklichkeit gewesen war. Immer wieder lächelten mich ihre weißen, ebenmäßigen Zähne an. Ihr strahlender Blick war sinnverwirrend. Ein paar Tage später war ich in Belfast und schickte Berichte an eine Zeitung in Washington und an eine Agentur in Australien. Gleichzeitig sandte ich Minikopien von allem, was ich geschrieben hatte, an Stoikov, der ein Nachrichtenbüro in Prag leitete. Stoikov zahlte rückwirkend immer, wenn wir uns trafen. Und er zahlte gar nicht so schlecht. Aber mir kam es nicht so sehr auf das Geld an. Ich konnte nur nicht einsehen, warum die Wahrheit über Nordirland nicht hinter dem eisernen Vorhang genauso gut bekannt werden sollte wie in Washington oder in Adelaide. Ich hatte mich auf 2 Monate verpflichtet, nicht länger, weil ich aus Erfahrung wusste, wie deprimierend Belfast auf die Dauer wird. Gleich anschließend sollte ich 3 Tage nach Madrid, um den hartnäckigen Gerüchten über eine Papstreise nach Spanien im nächsten Jahr auf den Grund zu gehen. Himmelsack und zugenäht, keifte Charlotte, nicht nur einmal. Nennst du das eine Ehe? In Belfast tat die Armee, was sie konnte, um eine Vergewaltigung zu vertuschen. Ich interviewte darüber einen Mann namens Ruairi Obawi, den ich zuletzt in der syrischen Wüste als Terroristenausbilder gesehen hatte. Ein Major Trapstall machte sich's leicht. Aber mein Lieber, das kann man doch nicht Vergewaltigung nennen. Die Kleine wollte es ja nicht anders. Aber die Kleine hatte durchaus nicht gewollt. Als ich sie sah, war sie immer noch kreideweiß und verheult. Ihr tat noch alles weh, nachdem man sie im Krankenhaus genäht hatte. Jetzt mal im Ernst, sagte Major Trapstall drohend mit dunkelrotem Gesicht. Wenn so ein Stück mit 4 Soldaten von Kneipe zu Kneipe zieht, meinen Sie, die ist nicht geil drauf? Die rote Hand von Ulster meint es ernst, erfuhr ich von Obawi. Nur Hammer und Sichel kämen in Frage. Seinen Anhängern sagte er das nicht und später dementierte er, dass er es je gesagt hätte. Ruairi Obawi ist nur eine Marionette, schrieb ich. Und anscheinend ist das auch dieser Typ, der sich Major Trapstall nennt. Die Wirklichkeit übertrifft meine Albträume, schrieb ich. Musste ich schreiben. Die ganze Zeit in Nordirland und die 3 Tage in Spanien hörte ich sie von Jane Austen schwärmen. Von Emma und Eleanor und Mr. Woodhouse und den Eltons. Immer wieder sah ich uns beide in einem leeren Haus, das wir anscheinend zusammen bewohnten. Meine gescheiterte Ehe existierte auf einmal nicht mehr. War verweht wie ein Rauch. Und auch meine ferne Kindheit, die mir noch im Rückblick unheimlich war, verlor mit einem Mal ihre Schrecken. Ich war wie verzaubert. Hallo? Dorothy? Sie wollen meine Tochter sprechen. Augenblick, ich hole sie. Ich musste so lange warten, dass ich mich schon fragte, ob das vielleicht die Technik ihrer Mutter war, unwillkommene Freier abzuwimmeln. Ich fürchtete, das eine Wort von mir hätte genügt, mich als ungeeignet und anmaßend zu entlarven. Hallo? Dorothy, ich bin's, Terrace. Erinnern Sie sich? Natürlich erinnere ich mich. Sind Sie wieder in Bath, Terrace? Nein, aber immerhin zurück aus Nordirland. Ich bin in London. Wie geht's Ihnen, Dorothy? Sehr gut. Ihnen auch? Ja. Nett, dass Sie anrufen, Terrace. Könnten wir uns vielleicht mal sehen? Und sehen? Ja, ich würde Sie gerne wiedersehen. Aber wenn es nicht geht... Doch, wir müssen uns sehen. Unbedingt. Wie wäre es am Donnerstag? Wir könnten wieder zusammen essen. Ja, wunderbar. Und wunderbar wurde es in der Tat. Wir saßen am Erkertisch eines italienischen Restaurants in der Lyle Street. Und wenn man zu uns hinsah, genoss ich es voll Stolz. Es war Anfang September. Ein heller, warmer Tag, noch gar nicht herbstlich. Anschließend bummelten wir. Leicester Square, Piccadilly Circus. Um 6 waren wir noch im Green Park. Terrace, ich liebe Sie. Ich liebe dich, Dorothy. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Ja, ich weiß. Wir gingen ins Ritz. Wir saßen da zwischen den Kübelpalmen und tranken süße Martinis. Dabei erzählte mir Dorothy zum ersten Mal von ihrer Familie. Was ganz natürlich war, denn die musste ich ja jetzt kennenlernen. Wisteria Lodge hieß ihr Haus. Ich sah es vor mir. Die Stille inmitten von Rasen und Blumenrabatten, Azaleen und Magnolien und die große Buche, die alles überragte. Unsere Dorothy, das ist ein besonderer Mensch. Ja, ich weiß, Herr Doktor. Wir lieben Sie sehr. Wir hängen sehr aneinander, die ganze Familie. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, wie Pech und Schwefel. Ja, das sieht man. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ihre Mutter lächelte mich von der Seite an, den Kopf ein wenig schief geneigt. Sie legte ihre Stickerei auf den runden Rohrrahmen und hob die Hand ein wenig zur Tür. Das sind meine Söhne. Der Größere ist Adam. Der Kleinere, Jonathan. Guten Tag. Sieht man es Ihnen an, dass Sie Zwillinge sind? Tja. Shelley, Mr. Terrace. Danke sehr. Wie schön, Sie bei uns zu haben. Eine wirkliche Freude, Mr. Terrace. Terrace ist doch sein Vorname. Oh, entschuldigen Sie. Und siezen darfst du ihn auch nicht. Er will doch schließlich dein Schwiegersohn werden. Terrace? Ja, das ist ein seltsamer Name, ich weiß. Dr. Leisert ist Amateurarchäologe. Dorothy hatte mir ein Foto von ihm gezeigt. Ein großgewachsener, sehr schlanker Mann, staubverdreckt in einem zerknitterten Leinenanzug, der zwischen Daumen und Zeigefinger ein Stück glasierte Terrakotta hielt. All das schien mir besser zu ihm zu passen als die Rolle des Landarztes in einem Dorf von Wiltshire. Sicher weiß er auch vorzüglich, mit dem Stethoskop umzugehen, aber irgendwie wirkte er nicht so. Er ist auf seine hagere Art ein schöner Mann, wie überhaupt die ganze Familie schön ist. Adam und Jonathan sind ihrer schönen Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber an Schönheit übertrifft Dorothy sie alle. Die Jungen studierten beide in Cambridge. Sie hatten die blassblauen Augen ihrer Eltern, wie ja auch Dorothy, und die lässige Schlagsigkeit ihres Vaters, obwohl sie im Übrigen nicht wie Zwillinge aussahen. In dem geräumigen Wohnzimmer, in dem überall Blumen standen, hatten sie sich rechts und links von Dorothy postiert, während wir alle Sherry tranken. Das sah zwar sehr nach einem Schutz für Dorothy aus, aber ich hatte keineswegs das Gefühl, dieser Schutz sei gegen mich gerichtet. Ich war kein Eindringling. Sie hatten nichts gegen mich. Angesichts ihrer Jugend kam ich mir noch älter vor, als ich war. Noch ramponierter. Noch weniger ehetauglich für ihre Schwester. Doch auf den Gesichtern der Leiserts zeigt sich keine Spur von Ablehnung. Es wollte mir nicht in den Kopf, dass die Familie mich so bereitwillig akzeptierte. Irgendwie war das unlogisch. Ein 66er Chateau Giscourt. Schmeckt er dir, Terrace? Köstlich. Kennst du Chateau Couté? Von dem haben wir einen 73er. Ich trinke alles, was man mir vorsetzt. Ich verstehe von Weinen überhaupt nichts. Die ganze Familie nicht. Adam und ich sind die einzigen Kenner unter lauter Banausen. Sie sind kein Archäologe, Mr. Terrace? In keiner Weise. Ich auch nicht. Das heißt, ich bin's auch heute noch nicht. Reine Liebhaberei. Eine Freude muss man ja haben bei dem ständigen Umgang mit Kranken. Ja. Das deprimiert auf die Dauer. Ja, ich verstehe. Dorothy will Sie heiraten. Wir möchten beide. Ja, das hat sie erzählt. Ich stehe Ihnen im Alter näher als ihr. Ja, höchstwahrscheinlich. Es freut mich, dass Sie sie mögen. Ich liebe sie. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass Sie... Aber ja, mein Lieber, mit Vergnügen. Ich bin Auslandskorrespondent, das hat Dorothy Ihnen wohl schon gesagt. Ich muss viel unterwegs sein, aber das nächste Jahr bin ich wahrscheinlich nur in Skandinavien. Es war uns ja immer klar, dass Dorothy eines Tages den Wunsch haben würde, zu heiraten. Ich bin sicher nicht das, was Sie sich als Ehemann für Dorothy vorgestellt haben. Das ist mir sehr bewusst. Es ist nur, dass sie verletzlicher ist, als es den Anschein hat. Das wollte ich nur sagen. In Wirklichkeit ist sie äußerst verletzlich. Ich verspreche Ihnen, ich werde immer um Sie besorgt sein. Mein lieber Terrace. Ich blieb über Nacht in Wisteria Lodge. Als wir ins Wohnzimmer zurückkehrten und dann wieder beim Frühstück, fiel mir auf, wie recht Dr. Lysaght gehabt hatte, als er sagte, die Familie hänge sehr aneinander. Das Gespräch zwischen ihnen lief so reibungslos, dass es fast künstlich wirkte. Als stammte diese Familienszene, bei der ich zusah, aus einem Theaterstück. Mir drängte sich der Eindruck auf, alle wüssten schon, was als nächstes kam. Als hätten sie ihren Text auswendig gelernt. Ich selbst wurde in die Szene einbezogen durch eine Art von Telepathie, die nicht minder eindrucksvoll war, auch ein Teil des Theaterstücks. Ja, so ist es bei uns. Wir streiten uns, glaube ich, nie. Wollen wir Crockett spielen? Du musst es mir beibringen. Wir streiten uns nicht mal beim Crockett. Und das will allerhand heißen. Sie gewinnt immer, Terrace. Sie verführt jeden ahnungslosen Besuch zum Crockett. Und dann gewinnt sie. Kommen Sie, es gibt Limonade. Dieses Crockett-Spiel ist die ideale Vorbildung fürs Leben. Dann ist Dorothy glänzend vorgebildet. Ist dir das klar, Terrace? Du bekommst eine perfekt vorgebildete Frau. Weißt du das auch zu schätzen? Oh ja, ich denke schon. Am Crockett geht's nicht ohne List und Tücke. Mit Edelmut kommt man da nicht weiter. Aber nichts gegen Edelmut, Terrace. Wir bestehen nicht nur aus List und Tücke. Du machst uns ja schlimmer, als wir sind. Der arme Terrace. Harris ist der geborene Crockett-Spieler. Der steckt euch noch alle in die Tasche. Aber heute bitte noch nicht. Ich weiß noch, einmal gab es einen Riesenkrach. Der alte Major Winthrop behauptete, einer hätte gemogelt. Wir waren damals erst 8, Adam. Vater hätte gemogelt, hat er behauptet. Und das stimmt ja auch. Vater macht das ganz raffiniert. 2 kleine Schläge statt einem, um die Kugel durchs Tor zu bringen. Der zweite kommt ganz unauffällig. Gut, Dorothy, glänzend. Jetzt musst du auf ihre zielen, Terrace. Nein, nicht auf Jonathans. Dorothys liegt näher. Gut, gut. Bravo, bravo. Jetzt hol deine Kugel zurück. Leg sie neben ihre, wie du es von uns gesehen hast. Das ist aber nicht fair. Das sind die Spielregeln. Jetzt knall ihre Kugel runter vom Rasen. Du bist gemein, Jonathan, dass du ihnen das auch noch sagst. Prima gemacht, Terrace. Mama hat recht. Du steckst uns bald in die Tasche. Das wird sich Dorothy nicht gefallen lassen. Die ist kein guter Verlierer. Wir setzten uns an einen runden, weiß lackierten Tisch und tranken wieder Limonade. Nach dem Mittagessen, bei dem weiter Crockett-Anekdoten aus der Vergangenheit erzählt wurden, machte ich mit Dorothy einen Spaziergang. Wir mussten voneinander Abschied nehmen, denn ich wollte den Abend abreisen und gleich nach meiner Rückkehr wollten wir heiraten. Wir spazierten gemächlich durch den Ort und dann ins Grüne. Wir bogen von der Straße ab in einen Feldweg. Na, wie findest du sie? Sehr nett. Ihr seid eine reizende Familie. Von deiner Familie erzählst du gar nichts. Ich weiß nur, dass du ein Einzelkind warst. Meine Eltern sind schon lange tot. Wir wohnten in einer Stadt an der Küste, ganz anders als wir hier. Wir hatten unser ganzes Vermögen verloren. Mein Vater arbeitete als Angestellter in dem Betrieb, der seinem Großvater gehört hatte, einer Fischdampferreederei. Wie traurig. Das ist alles vorbei. Das musst du mir alles zeigen, wo du als Kind gespielt hast und wo du zur Schule gegangen bist Gibt's da noch Gräber auf dem Friedhof? Familiengräber? Alles voll davon. Am Ende des Kornfeldes floss ein Bach. Wir rasteten an einem efeu überwachsenen Baumstumpf. Ich freue mich auf Skandinavien. Wir werden in Skandinavien zeigen, wie man Cricket spielt, nicht? Oh, Terrace, ich bin so froh, dass wir uns da im Brunnensaal begegnet sind. Da liebten wir uns, dort an dem Bach. Das erste und einzige Mal. Danach wuschen wir uns und lagen in der Sonne. Damals erzählte mir Dorothy die Geschichte von Agnes Kemp. Sie war damals 12. Wir hatten sie aufgenommen, als ihre Eltern eine Auslandsreise machten. Sie fiel von der Buche. Sie brach sich das Genick. Ich hatte mir immer gewünscht, einmal auf diesen Baum zu klettern. Man hatte es mir verboten, ein für alle Mal. Du traust dich nicht, Dorothy, sagte sie. Ich bin eher oben als du. Ich hatte Angst, aber in einem unbewachten Augenblick wagten wir es. Wir kletterten um die Wette, wer zuerst die Spitze erreichte. Sie sprach von Agnes Kemps Beerdigung. Dass ihre Eltern nicht dabei waren, weil es nicht möglich gewesen war, sie rechtzeitig zu benachrichtigen. Wir haben kaum noch Kontakt. Zu Weihnachten schicken sie eine Karte. Was war sie für ein Mädchen? Oh, fürchterlich verzogen. Wenn ich sowas erlebe, das macht mich rasend. Es war wohl diese letzte Bemerkung, mit der alles anfing. Diese Worte, mein Eindruck, dass man da in Wisteria Lodge eine Art Theater spielte. Im ersten Augenblick dachte ich mir nichts dabei, denn während sie die Bemerkung machte, wandte sie sich mir zu, lächelnd, und gab mir einen Kuss. Das ist jetzt alles vergessen. Aber ich muss es dir natürlich erzählen. Es schien wahrhaftig ganz und gar vergessen. Denn bei unserer Rückkehr hatte man den weißlackierten Tisch aus der grellen Sonne gerückt, unter die Buche. Darauf standen Teetassen, frisch gebackene Waffeln, Kuchen und belegte Brote. Mein Mann musste leider zu einer Patientin. Geht ihr gar nicht gut, die arme Mrs. Bulstrode. Ich habe mich inzwischen über Castlereagh informiert. Ein sehr interessanter Mann. Ich weiß von ihm nur, dass er gelebt hat. Möchten Sie ein Kresse-Sandwich oder lieber Anchovies? Ich möchte nichts weiter als Tee. Ich hatte ein trockenes Gefühl im Mund, das auch beim Trinken nicht schwinden wollte. Ich bekam kaum einen Bissen hinunter und es fiel mir schwer, mich den lächelnden Gesichtern rings um mich hier anzupassen. Ich sah immer dieses verzogene Kind vor mir, wie es hier unter dieser Buche auf dem Rasen lag, wie Dr. Leisert sich über das Mädchen beugte und Exitus sagte. Ja, das hatte er sicher gesagt. Ich dachte immer nur, sie hätten sie fällen müssen, diese Buche. Schon längst mochte sie noch so schön sein. In der Finsternis überfallen mich meine Gedanken. Noch 4 Tage bis zu unserer Hochzeit. Ich bin wieder in Wisteria Lodge. Aber ich denke nicht an Dorothy im Brautkleid oder an die Hochzeitsgäste im Garten oder an das wunderbare Zusammensein mit ihr, wenn wir allein sind. Du bist ja verrückt, hat Charlotte mich angeschrien, nicht nur einmal. Du bist buchstäblich verrückt. Ihre Stimme, dieses endlose Echo, erinnert mich immer an die Gesichter meiner Eltern, den gequälten Ausdruck in ihren Augen. Ich hatte nichts weiter wissen wollen als die Wahrheit, warum wir so heruntergekommen waren, warum am Bürogebäude und in Lagerhallen noch unser Name stand, was mein Großvater wirklich getan hatte. Nicht dran rühren, sagte meine Mutter. Am besten nicht dran rühren. Aber schließlich erfuhr ich es dann doch, weil ich natürlich keine Ruhe gab. Mit 8 und dann mit 12 und schließlich mit 18. Ich gab keine Ruhe. Mein Großvater war kriminell gewesen. Schlicht kriminell. hatte getrunken und unterschlagen und mit Glücksspiel in ein paar Jahren ein Vermögen durchgebracht. Bis es soweit war, dass sie es mir sagten, hatte ich es mir schon zusammengereimt. Ich weiß nicht, warum sie nichts sagen wollten, warum es ihnen so peinlich war, wenn ich nach Miss McNamara fragte. Warum sie damals geweint hatte, als wir ihr auf der Promenade begegneten. Auch das musste ich mir zusammenreimen. Denn meine ganze Kinderzeit verfolgte mich ihr verweintes Gesicht. Sie weinte um den Klavierlehrer, der verheiratet war und Kinder hatte. Und ich verzieh es meinen Eltern nicht, dass sie mir die Wahrheit verheimlichten. Nein, ich war ihnen böse deswegen, obwohl meine Mutter sagte, sie hätten nur mein Bestes gewollt. Du tust immer, als ob du was Besseres wärst, sagte Charlotte, wenn sie giftig wurde. Als ob das Wunder was wäre, es in die Zeitungen zu bringen, wenn ein Bordellbesitzer mit Rauschgift handelt oder einen schmierigen Schwulen zu entlarven oder einen korrupten Minister. Ihre Mutter, die kannte Charlotte. Eine raffinierte Person, hat sie mal genannt. Ja, raffiniert, das war sie. Raffiniert bei Bankkassierern und Zufallsbekanntschaften aus irgendwelchen Bars. Raffiniert in allen möglichen Betten, wenn ich unterwegs war. Unterwegs sein musste. Finster. Ich durchquere das Zimmer, trete ans Fenster. Ich sehe die Buche, jetzt im Mondlicht. Ich höre die Stimmen, die mich verfolgen, seitdem mir Dorothy von Agnes Kemp erzählt hat. Ob ich mich traue, du wirst schon sehen, Agnes. Die werden wir nicht los, die werden wir nie los. Warum laufst du immer weg? Weil du uns widerlich bist. Ist ja bloß eine Ausrede. Du hast ja bloß Angst, auf die Buche zu klettern. Ich soll nicht merken, was für Angst du hast. Du schämst dich ja bloß, das will ich. Ich schäme mich überhaupt nicht. Dann klettere doch. Klettere du doch von mir aus. Du bist mir widerlich, ein Ekel bist du. Du bist ja nicht mal hübsch. Du bist bloß dumm und verzogen und verfressen bist du. Immer den Teller zweimal voll. Und deine Augen sind auch nicht normal. Du lügst ja, Dorothy. Du bist eifersüchtig, das ist alles. Eifersüchtig und feige. Und deswegen schämst du dich. Schweinsaugen hast du, weil du ein Schwein bist. Jawohl, du bist ein richtiges Schwein. Angst, Dorothy. Dorothy hat Angst. Sie traut sich nicht, sie traut sich nicht. Sie fangen an zu klettern. Beide gleichzeitig auf beiden Seiten des Baumes. Oben, nahe der Krone, ist eine Astgabel, eine knorrige alte Bruchstelle, vom Boden aus gut zu erkennen. Das ist das Ziel. Wer ist zuerst oben? Die Brüder schauen zu. Jeden Augenblick kann eine erschrockene Stimme vom Haus her rufen, das spannende Spiel unterbrechen. Doch keine Stimme ruft. Agnes Kemps blaues Kleid und Dorothys weißes Kleid verschwinden im dichten Laub. Die Jungen treten ein paar Schritte zurück. Das blaue Kleid und das weiße Kleid werden wieder sichtbar. Agnes Kemp ist voraus. Aber Dorothy hat jetzt einen kürzeren Weg gefunden. Die Jungen drücken den Daumen, dass ihre Schwester gewinnt. Wenn Dorothy gewinnt, dann ist Agnes Kemp für ein, zwei Tage erledigt. Dann muss sie endlich die Klappe halten. Sie wagen nicht zu rufen, obwohl sie gern rufen möchten. Sie möchten, dass Dorothy weiß, dass sie fast schon auf gleicher Höhe ist. Aber sie rufen nicht, damit man im Haus nicht aufmerksam wird. Im Haus schlägt die Standuhr 10. Die meisten Fenster stehen offen. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Agnes Kemp. Ich hasse deine Schweinsaugen und deine hässliche Stimme. Ich hasse dein ekliges Grinsen. Natürlich, sie hat die richtigen Schuhe an zum Klettern. Sie hat gewusst, dass wir heute klettern. Dieses gemeine Stück. Das blaue Kleid erreicht die Astgabel und steigt noch ein Stück höher. Höher als nötig. Dorothy ist einen Meter zurück. Wütend über die Niederlage, wütend darüber, dass Agnes Kemp ihren Triumph auskostet. Sie wartet, lauert an der alten knorrigen Bruchstelle. Sie wartet, dass Agnes umkehrt und zurückkommt. Die Jungen verstehen das nicht. Sie starren nach oben. Warum kommt Dorothy nicht herunter? Dass sie wieder zu dritt von Agnes Kemp weglaufen können, wie schon den ganzen Morgen seit dem Frühstück. Sie sehen, wie Agnes Kemp von hoch oben triumphierend den Arm in die Luft reckt. Sie sehen, wie Agnes Kemp abwärts klettert, an die knorrige Astgabel kommt. Die Hand ihrer Schwester macht eine Bewegung. Nicht, Dorothy! Dorothy, nicht! Was machst du? Entsetzt sehen sich die Brüder an. Adam sagt etwas, ein unartikuliertes Würgen, das keinen Sinn ergibt. Jonathan schluchzt. Die Jungen stehen reglos. Ihre Schwester kommt rasch und behende herabgeklettert. Sie gleitet den mächtigen Stamm herab, lässt sich die letzten paar Meter fallen und läuft zu der Gestalt, die auf dem Rasen liegt. So, und was habt ihr Schönes geträumt? Ich hatte wieder mal Französisch geschwänzt. Ich hatte mich ein Jahr oder ich weiß nicht wie lange so gedrückt, dass Monsieur Bertin ganz erstaunt war, dass es mich gab. Und dann sollte am nächsten Tag ein Examen sein oder sowas. Den Traum hat Adam öfter, Terrace. Der ist sehr aufschlussreich. Ich war in Istanbul. Ich glaube jedenfalls, dass es Istanbul war. Ein Mann verkaufte gestohlene Ware. Ein Bild von einer Ziege, von Marc Chagall, behauptete er. Also ich erinnere mich nur an ein bisschen. Es hatte mit Dorothys Geburt zu tun. Ich habe geträumt, dass Terrace' Frau im Garten Schalotten erntete. Sie irren sich, sagte sie. Glauben Sie nur nicht, dass er geschieden ist. Und dann war sie auf einmal jemand anders. Eine Frau aus dem Zug neulich. Ja, und Sie, Terrace, haben Sie nichts geträumt? Nein, gar nichts. Oh, das kannst du nicht sagen, Liebling. Du erinnerst dich nur nicht. Wenn man schläft, dann träumt man auch. Was kann das sein? Sie vermisst das Taschentuch, verschnupft ist er. 9 Buchstaben, der erste wahrscheinlich ein D. Desdemona. Ah ja, gut. Und 3 Buchstaben, der erste ein N. Ein großer Strom, ist das nichts? Nichts ist gesperrt gedruckt. Nil. Hm? Nil. Ah ja, natürlich. Und deutsches Wort für kompakt 10 Buchstaben, das muss Volkswagen sein, nicht? Garantiert. Monsieur Bertin war ein ganz kleines Männchen, Terrace, aber unglaublich dick. Leiser Adam, Sie sind der schlechteste Schüler, den ich je hatte. Leiser Jonathan war auch nicht gerade sein Liebling. Also ich fand Monsieur Bertin immer sehr nett. Du liebst die kleinen Dicken, ich weiß. Da hat Papa keine Chancen. Ich kann dich in Kopenhagen besuchen. Im Februar haben wir Ferien. Oh ja, ja. Da musst du unbedingt kommen. Das konnte doch alles nicht wahr sein. In diesem sonnigen Frühstückszimmer, wo man sich die Orangenmarmelade hin und her reichte, wo das geblümte Porzellan die ganze Buntheit eines Bauerngartens hatte, wurde das Grauen absurd. Die Eleganz der Dame des Hauses, ihre ebenmäßigen Züge, ihr kastaniengetöntes Haar, das war doch ein Ding der Unmöglichkeit. Keine Falte auf ihrem Gesicht. Die Augen des Doktors ganz ungetrübt, ein reines Vergissmeinnichtblau. Wie konnte Dorothys Lachen so fröhlich sein? Wie ihre Hände so schön? Die Finger, die an dem blauen Kleid gezerrt hatten, mussten doch irgendwie gezeichnet sein. Gezeichnet von einem knotigen Gelenk, einem einzigen abgebissenen Nagel. Die Gesichter der Jungen. Wie konnten sie jede Spur der schaurigen, hässlichen Sache abgestreift haben? Jungchen, was geht es uns an, was Miss McNamara für Kummer hat, höre ich meine Mutter sagen. Unsinn, giftet Charlotte. Alles, was du sagst, ist Unsinn. Am Dienstag Nachmittag in 3 Tagen sollen wir heiraten. Und nach dem Champagner auf dem Rasen oder im Wohnzimmer und im Speisezimmer, falls es regnen sollte, bringt uns das Auto zum Bahnhof in Bath. Um 19:05 Uhr soll unser Flugzeug starten, nach Paris. Abendessen im Chez Les Anges. Zimmer bestellt im Quai Coppatel. Stolz soll ich durch Paris schlendern. Stolz wie in Bath und in London. Eine Fahrt nach Versailles, eine Fahrt nach Rouen und ein Besuch im Jeu de Paume, weil Dorothy das noch nicht kennt. Mag sein, ich hatte am Frühstückstisch einen Moment die Augen geschlossen. So versunken war ich in meinen Gedanken und Fantasien. Tja, also ich habe einen Operationstermin. Und ich kann mir weiter bei Castlereagh den Kopf zerbrechen. Da in dem sonnigen Zimmer standen die Brüder abermals einen Augenblick rechts und links von Dorothy. Vielleicht nur ein Zufall. Oder war doch Telepathie im Spiel? Vielleicht errieten sie, was ich dachte. In ihrer Haltung lag trotzige Abwehr, so schien es mir jedenfalls. Grund dazu hatten sie jetzt genug. Als ich noch klein war, bin ich hier auf meinen Ponys geritten. Erst auf Jess und später auf Adonis. Wir gingen den gleichen Weg wie an dem Tag, an dem wir uns geliebt hatten. Durch ein Gebüsch, den Weg an dem Kornfeld entlang. Jetzt blühte überall der Klatschmohn. Die Hecken waren weiß von Wiesenkerbel. Das ist meine allererste Erinnerung, dass Grashalme in meinen Kinderwagen geflogen kamen. Ich hätte von Agnes Kemp sprechen müssen. Aber ich tat es nicht. Und als wir an den Bach kamen, umarmte ich sie nicht, die in ein paar Tagen meine Frau sein sollte. Wir saßen an den Baumstumpf gelehnt und beobachteten das Geriesel. Ich wurde hochgehoben und um mich her war ein großes Getu und Getuschel, während sie das Heu aus dem Kinderwagen lasen. Danach kann ich mich jahrelang an nichts mehr erinnern. Mord? Das war etwas anderes als ein in der Schule geklauter Bleistiftspitzer oder ein Soßenfleck auf dem Tischtuch. Sie hatten Agnes Kemp verabscheut. Sie hatten alles geheim gehalten und das Geheimhalten war zum Lebensprinzip geworden. Genick gebrochen. Die Todesursache, die Dr. Leisert festgestellt hatte, das war vielleicht das einzige Stichwort gewesen, wie die Zukunft aussehen sollte. Wieder sah ich die Gesichter vor mir und Dorothys Gesicht, wie sie auf die reglose Gestalt niedersah. Ob sie danach auf ihrem Pony, auf Jess oder Adonis am Kornfeld entlang geritten war, in dem der Mond leuchtete. Was sie beim Frühstück nicht mehr sagte, das war, ich habe von Agnes geträumt, weil man sich schweigend darauf geeinigt hatte, dass es da nichts zu träumen gab. Als nächstes erinnere ich mich an ein Vogelnest, wie man mich hochhob, dass ich die getüpfelten Eier sah. Ein Amselnest wahrscheinlich. Oh Liebling, ich kann es kaum erwarten, verheiratet zu sein. Himmelsack und zugenäht, keifte Charlotte, nicht nur einmal. Nennst du das eine Ehe? Sie konnte mir meinen kleinen Knacks nicht verzeihen. Dass mir die Wahrheit keine Ruhe ließ, mir zusetzte und zusetzte. Sie begriff nicht, wie es mich verfolgte bis zur Besessenheit. Ich war kein Eindringling, nein, sie hatten nichts gegen mich. Es war mir unverständlich, wieso die Familie mich so bereitwillig... Ein 66er Chateau Giscourt. Schmeckte dir, Terrace? Als ich mich für die Archäologie zu interessieren begann, das war 1945. 6 Meter Schutt, dann nochmal 4 Meter tief graben und da stieß ich auf das. Ist das nicht wunderschön? Oh, Liebling, ich kann es kaum erwarten, verheiratet zu sein. Du bist ja verrückt, hat Charlotte mich angeschrien. Du bist buchstäblich verrückt. Aber ich war nicht verrückt. Ich fand mich mit meinem Knacks ab, so gut es ging. Ich verdiente davon sogar meinen Lebensunterhalt. Bis Dorothy auftauchte. Das vollkommene Oval ihres Gesichts. Ihre blassblauen Augen. Ihr natürliches Lächeln. Das war dann zu viel, dass sie auch nicht anders war als die andere. war es dann nicht mehr zu ertragen. Nicht, Dorothy! Dorothy, nicht! Was machst du? Ich bin ganz ruhig. Ich bin jetzt wieder ganz ruhig. Hier ist ein Fenster in diesem kleinen grauen Raum, in dem ich allein sein soll. Ich habe noch nie aus dem Fenster gesehen. Wenn ich die Augen öffne, starre ich lieber an die Aschenwände und halte weiter meine Selbstgespräche. Miss McNamara geht allein auf der Promenade. Die Winterbrandung donnert. Salzgischt, mein Junge, lügt meine Mutter zuerst. Salzgischt auf ihrem Gesicht. Wie kann mein Vater alle Morgen aus dem Haus gehen an seine schändliche Arbeit, als ob es Arbeit wäre wie jede andere? Wie kann er glauben, ich würde ihnen nicht auf ihre Schliche kommen? Mein Vater ist gefangen wie ein Tier in der Falle. Immer noch zahlt er die Schulden ab, die mein Großvater gemacht hat. Das ist nicht schön, das mit Miss McNamara und dem Klavierlehrer. Das ist nicht schön, die Wahrheit in Nordirland. Nichts ist schön. Nichts von alledem. Die Amerikaner verschenken Waffen. Die Russen versprechen Panzer. Ich stehe wieder in der Kathedrale von Beziley. Ich freue mich, dass Papst Bonifatius den Schwindel mit Maria Magdalena aufgedeckt hat. Charlotte reicht mir ein Glas. Sie lächelt dabei. Ein Talmi-Lächeln. Unsere Finger berühren sich. Ich weiß, wie sie den Nachmittag verbracht hat. Dorothy, du Ärmste, tröstet Mrs. Lysard und die Jungen sind böse, weil Dorothy es immer nötig hatte, dass man um sie besorgt war. Immer seit dem Tag, an dem das Unglück passierte. An dem ein lästiges Ding elend zu Tode kam. Ich weiß, dass ich recht habe, wie dieser Papst es wusste. Sie halten mich fest und schnallen mir das Ding um. Aber ich weiß trotzdem, dass ich recht habe. Überall Blumen in Vasen und Crockett unter der Buche. Ruairi Obai gibt seiner Stimme einen heroischen Klang und tönt von der Sache, für die er kämpft. Major Trapstores Lächeln ist lauter Heuchelei. Das blaue Kleid flattert und wird still. Es sagt mir immer wieder, ich habe recht. Das Hörspielforum brachte Das blaue Kleid von William Trevor in der Übersetzung von Robert Schnurr. Es sprachen Terris, Rolf Beusen, Dorothea, Sonja MacDonald, Dr. Lissert, Holger Hagen, Mrs. Lissert, Bruni Löbel, Jonathan Lissert, Pascal Breuer, Adam Lissert, Hannes Jennecke, Anne Holländerin, Nicole Pape, Dorothea als Kind, Christiane Wilczek, Agnes Claudia Wilczek. Die Regie hatte Heinz Wilhelm Schwarz.